Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. 42. Kapitel, 2. Teil. Kenans Gesang von den 10 Säulen. Und als ich da solches gesehen, da ward denn auf einmal von mächtigen Händen geschleudert ein flammendes Schwert in die bebenden Hände des flehenden Jared, und dieser ergriff es behende und schwang es nach göttlicher Führung, so weit es zu schwingen nur möglich war. Und als solches geschehen, da konnt ich mit deutlich bezeichnenden Worten vernehmen: Du irdisches, treuloses Wogengetümmel, zu töten geschaffene Wesen als Kinder der ewigen Liebe, sollst nimmer du wagen, denn ich bin der Herr so des Lebens und so auch des Todes. Wer immer da töten wird zornigen Herzens die Brüder und Schwestern, der soll auch alsbald mit den Strafen des ewigen Todes am Geiste und Seele ganz sicher bestraft bald werden. Daher solle niemand den anderen da stoßen, noch schlagen, noch fluchen, noch morden, noch töten, denn ich bin der Herr und der mächtige Gott, so des Lebens und so auch des zeitlich und ewigen Todes. Und höret und sehet, geliebteste Väter, und ihr auch, uns liebende Kinder, wie ich nun erzählt hab, treulich und wahr. So auch ist es geschehen von Zeichen zu Zeichen, von Wort bis zum Wort. Und als solches vernommen und helle gesehen ich hatte, da lenkte die Augen alsbald zu der 6. Säule ich über und sah dort, o höret, geliebteste Väter, und ihr auch, uns liebende Kinder, es graue zu sagen vor euren forschenden Augen, der furchtsamen Zunge des Kenan, die schreckliche Gräuel, die ich, euer Kenan, geschehen muss sehen, und zwar bei der 6. der Säulen. Ich sahe die Säule umflossen vom Blute und scheußlichen Schlamme, und statt der sonst munter die früheren Säulen umkreisenden Wogen hört, krochen hier grauen und ekelerregend ohne alle Vergleichung die grauslichsten, schändlichsten Würmer. Und hört, selbst die Säule, die herrliche Säule, die war wie sonst keine, vom Fuß bis zum Scheitel beschmutzt und besudelt vom Blute der Schande, der schändlichen, scheußlichen Würmer. Oft krochen die Würmer hinauf bis zum Scheitel sogar und erhoben sich Massen um Massen empor, so daß niemand gewahren da mochte die herrliche Marke des göttlichen Willens. Soweit auch das Auge des Geistes nur immer zu reichen vermochte, so konnte es aber doch nichts als nur Haufen und Haufen erschauen und sehen, wie sich die Haufen der Würmer zerquetschend im gräulichen Eifer nun wieder vereinernd zu größeren Würmern wurden und krochen dann über die anderen, sich windend und krümmend, gerade zur schlammüberdeckten Mahalalel-Säule, umwanden dieselbe bis unter den Scheitel und wollten ihr nehmen dadurch ganz die göttliche Form, durch welche der heilige Wille des ewigen heiligen Vaters zukunde soll werden, den friedlichen Wogen der großen Gewässer des Lebens im endlosen Meere der heiligen Liebe im Herze des ewigen heiligen Vaters. Doch hört, was da ferner ist treulich geschehen. Auf einmal erdröhnten die glühenden Himmel, die Sonne erlosch und der Mond auch konnte nicht mehr sanft spenden den Schein seiner Treue. Und so auch die Sterne, die fielen in Mengen und Mengen zahllos aus dem purpur durchglühten Himmel. Und höret, als solches geschehen, da fingen an zu klagen und heulen unzählige Toten aus allen den Tiefen des stinkenden Schlammes und sprachen: O decket uns, all ihr zerbrochenen Sterne, damit wir das Antlitz Mahalalels ewig nicht sehen, denn der ist im Namen des ewigen zornigen Gottes gekommen als feurige Geißel, zu schlagen uns elende Würmer, die wir denn da haben umschlungen, die hohe, die herrliche Säule. Und hört, als den finsteren Tiefen des Todes ist solches entstiegen, da barsten die Himmel, aus deren geöffneten Ritzen gewaltige Ströme des göttlichen Feuers über sich Mahalalils Säule ergossen. Mahalalil aber, vom Geiste des Herrn durchleuchtet, sprach: Höret, ihr stinkenden Wogen, in Würmergestalten, die Liebe des Herrn ist ewig und heilig und rein, darum sollet auch ihr nicht Unlauterkeit treiben. Die Zeit ist gekommen, ein heiliges Feuer vom Himmel zu waschen, euch stinkende Würmer im ewigen Feuer des Zornes, so ihr euch nicht ehedem waschet, zu friedlichen, Liebe und Gnaden durchleuchtenden, munteren Wogen. 2. Oktober 1840. Und als nun dem feurigen Munde Mahalalils unter beständigen Blitzen und heftig dieselben begleitenden Donner ist solches in kräftigen Worten entquollen: O höret, da fingen die Haufen und Massen der Würmer an zu sinken, und wie sie zu ebener Fläche sich hatten geglichen, da flossen die schändlich ekelnden Formen gleich Erzen am sprühenden Feuer der düsteren, nervigen Schmiede in anfangs noch trübe, doch nach und nach immer mehr sich durchklärende Wogen und friedliche Fluten hier in, da durch und dort auch her auseinander. Und höret, also war die Ordnung, die herrliche Ordnung, alsbald wieder neu hergestellt. Und nach dieser Herstellung der göttlichen Ordnung ließ gierig ich schießen mein Auge in endlose Fernen, so über die weißliche Fläche der großen, gar rein nun gewordenen Gewässer, und sah, dass da nirgends mehr Haufen und Massen sich drängten, und sah, dass nur hier und da dunklere Wogen den lichteren nahten und dann in der Nähe derselben selbst heller und heller, am Ende gar leuchtend selbst wurden, und sah, noch ferner, da ich von den endlosen Fernen der wogenden Flächen der großen Gewässer mein forschendes Auge anheim hab, gelenkt dahin zur Mahalils Säule, dass diese gewaschen von aller der blutigen Schande gar lieblich in weißlichem Lichte erglänzte, umfurchtet von niedlichen, schäkernden, leuchtenden Wogen. Mahalalil, höre, dich sah ich dann knien und danken dem Herrn, dem heiligen Vater, der leuchtenden Wogen. Und sieh, jedes Wort, das dir, dankend dem Vater der ewigen Liebe, den zitternden Lippen entstammte, floh gleich einer strahlenden Sonne hinauf zu den ewigen Höhen des ewigen heiligen Vaters. Und hört, ihr geliebtesten Väter und ihr auch uns liebende Kinder, wie ich es gesehen und treu hab gehöret, so treu und so gewahr, geb ich hier es euch wieder. Und da ihr jetzt solches in eurem Herzen habt willig vernommen, so höret noch ferner erzählen mich Kenan die nächtlichen Wunder der göttlichen Liebe und überhell strahlenden Gnade des ewigen heiligen Vaters. Nun höret, als solches ich sattsam gesehen im strahlenden Lichte der Gnade, entströmend den ewigen Höhen des heiligen Gottes und Vaters der Liebe und aller der friedsamen, leuchtenden Wogen, da stieß denn auf einmal mein Auge auf eine ganz glührote siebente Säule, und Henoch, der fromme, der ehrliche Henoch, stand schwebend beinahe auf dieser erglühten Säule. Die Wogen umflossen im tückischen Treiben die hoch in die flammende Luft aufsteigende Säule des Henoch. Ich staunte jedoch nicht gar lange dies sonderbar Bild mit den Augen des Geistes da an, als ich bald zu gewahren anfing, daß da unter den tückischen Fluten, zum Teile von Schlamme des Grundes bedecket, sich fremde, geraubte, gestohlene Wässer gar greulich gefesselt befanden. Es waren da Gewässer der Liebe und Gewässer der Gnade, und waren da Wässer des Lebens und Wässer des Lichtes, und so noch der Wässer erdenkliche andere Sorten, und alle die zahllosen Wässer hört, waren gefestet gleich denen durchsichtigen Steinen mit glühenden Banden der schändlichen, nur das Ich liebenden Liebe. Und sehet, ihr Väter und Kinder, wie dieses liebloseste Rauben und Stehlen geschah. Hört, wie ich es gesehen, so will ich's euch künden. Es hoben sich Massen von diebischem Eifer getrieben, gleich niedlichen Wölkchen aus dieser so tückischen wogenden Fläche der großen Gewässer, von denen die Säule des Henoch umflutet nach allen unübersehbaren erdenklichen Richtungen war. Diese Wölkchen nun flohen weit über die Grenzen des ihnen gehörigen Säulengebietes hinaus, wenn sodann sie ersahen ganz ruhige Flächen in anderen Gebieten der großen Gewässer. Da stürzten sie schneller denn Blitze danieder, ergriffen mit gieriger Hast da die friedlichen Wogen, zerstäubten dieselben in dunstigen Nebel und hoben und trieben dann selbe in eiligster Schnelle gleich stürmenden Winden in ihr tückfeuchten, gelichteres, unheimliche, schlammvolle Tiefen. In selbe versenkten sie diese so tückisch geraubten, gar friedlichen Wässer und drückten und pressten dann selbe mit ihrer gestohlenen Macht ganz zu härtesten Steinen zusammen und deckten dieselben auf schändliche Weise mit Schlamm und mit Kote der Lügen aus schändlichem Eigennutz zu. Doch es währte dies tückische, loseste Treiben nicht lange, denn bald sah ich Henoch erleuchten, viel mehr als die Sonne, und brennende Strahlen dem Haupte des Henoch entströmend, durchwühlten in mächtigen Strömen in einem Momente hell alle die schlammigen, diebischen Tiefen der große, von Raubgier durchglühten Gewässer. Und hört, als da kaum noch die Fläche der Tücken Gewässer die brennenden Strahlen dem Haupte des Henoch entströmend berührten, fingen die Wogen der Tücken Gewässer an zu gischen, zu sausen und zu brausen. Da dampfte und qualmte die endlose Fläche und gab, von der Hitze der Strahlen genötigt, denn all die vorher gar so tückisch gestohlenen und durch die eigene Liebe und Habsucht im schlammigen Grunde gefesteten fremden Gewässer notwillig zurück. Und die fremden Gewässer, die stiegen gleich feurigen Wolken in zahllosen Scharen den unteren, dunklen und trüben Dämpfen der tückischen Fluten sich hurtig entwindend empor in die reineren, leuchtenden Lüfte. Und seht, als nun sie entstiegen den Tiefen des Todes, da kamen geschäftige Winde der Säule des Henoch entströmend und trugen in wirbelnder Freude die neuen entbundenen Kinder gar zärtlich denn wieder den tobenden Dämpfen der Tücken Gewässer entlang in die liebenden, harrenden Arme der edel gewordenen Wässer durch göttliche Gnade gegebener Gebote zurück. Und als solches geschehen durch Wunder der heiligen Liebe von oben, da streckte auf einmal der Henoch gar machtvoll die Hände und sprach, scharf gebietend, mit heftiger, donnernder Stimme: Ihr tückischen, diebischen, raubenden Wogen, vernehmet hinab in die Tiefen der schlammigen, finsteren Gründe den heiligen Willen des ewigen, mächtigen Gottes und höret mit ruhiger Fläche die mächtigen Worte des Heils, das da ruft. Jeder Tropfen ist vielfach gezählt im Herzen der ewigen Liebe, und jeder danach ist sich selbst und der ewigen Liebe zu eigen. Daher werde einer nie grausam dem anderen zum Raube. Denn wehe dem Diebe, dem tückischen Räuber und Mörder des Eigentums anderer reiner Wässer und Wesen, ja wehe all denen, denen sich nur allein böse liebende Wogen. Vernehmet, die Tücke der Räuber und Diebe wird nimmerdar wogen in heiteren, furchenden Kreisen. Wohl aber hört, wird sie im starren Tode zu glühenden Steinen des ewigen Fluches gefestet, in unterste Tiefen der Erde geworfen, von tötender Macht des Gebotes sogleich oder einst sicher werden. Ihr sollet nicht rauben und stehlen, so lautet des ewigen heiligen Gottes gar mächtiger Wille. Dies merket und achtet, ihr tückischen Bogen, und höret, geliebteste Väter, und ihr auch uns liebende Kinder. Das waren die letzten der donnernden Worte des Henoch von strahlender Säule als herrlichster, ewiger Marke des göttlichen Willens. Und als sie verklangen, die herrlichen Worte in Ferne, dem Auge des Geistes selbst fremde Gefilde der finsteren Flächen der wogenden Gräuel, da kommt gar deutlich vernehmen den tiefen entstiegene Worte. Die Worte, die sprachen gehorsam, klang es hinauf zu der Säule. So mache uns rein, lichter Herold des mächtigen Willens, des heiligen, ewigen Gottes, damit wir, wie andere Wässer, gefällig dem leuchtenden heiligen Auge der ewigen heiligen Liebe auch werden. Und höret, da fingen der leuchtenden Säule entströmend gar heftige feurige Winde zu wehen an und mischten in leuchtender Fülle das Feuer der ewigen Liebe den wogenden Fluten der horchenden, endlosen Fläche gar wundersam bei. Und die Wogen und Fluten, die wurden durchläutert von solch einer leuchtenden Milde. O höret, die schienen so hell wie die Fläche der Sonne und lobten und priesen den Herrn der Gnade. Die Säule mit strahlenden Wogen umkreisend, da tönten die heiligen Echos harmonisch den endlosen Räumen der leuchtenden Fluten entlang. Hört, so hab ich's gar treulich gesehen und so es euch treulich auch wiedergegeben. Und da ihr, geliebteste Väter, und ihr auch uns liebende Kinder, so lange schon habet geduldig die Ohren mir, Kähnern, dem geistigen Redner, gar achtsam geliehen, so höret noch ferner, was alles für Wunder der göttlichen Liebe und Gnade ich habe gesehen und treulich vernommen. In einer nicht weiten Entfernung erblickte ich eine ganz glatte, wie schimmernde Erz fast aussehende Säule. Dieselbe umwogte, o höret, ein sandiges Meer. In der Ferne, da dachte und glaubte ich, wirkliche Fluten der Wässer zu sehen, doch näher und näher, als mir diese staubigen Fluten gekommen, je klarer wie auch desto reiner, hab ich es gesehen, dass hier nimmer Wasser, die Säule umflutend, sich wogte, doch wohl aber trockener Sand, von den Winden gehoben sich wirbelnd, das Wogen der Wässer dem forschenden Auge des spähenden Kähnern gar trüglich verlog. Als ich solches mit ärgerndem Staunen betrachtet, da habe und konnte auch nirgends ein Wasser und wär es ein Tropfen nur irgend nach längerem Schauen entdecken, da hob ich die Augen empor zu den Himmel und flehte zum ewigen, heiligen Vater der Liebe um Gnade, um Hilfe und so auch um weisesten Rat. Aber stumm blieb der Himmel, umflossen vom weißlichen Hie und da nur vom mattrötlichen Schimmer. Und nimmer kam auch nur ein leisester Schall von der immer sich mehr und mehr trübenden heiligen ewigen Höhe der sonst so willfährigen Liebe und Gnaden durchströmenden Wohnung des ewigen heiligen Vaters. Und sehet, es stiegen beständig die trüglichen Wogen des Sandes stets höher und höher und wurden, wie leicht zu begreifen, je höher sie stiegen, je dichter und dichter, dass auch nicht der grellste Strahl durch die staubig sich wogenden Massen des trugvollen Sandes das Auge erquickend zu dringen vermochte. Doch höret, es währte zum größten Glücke die lose Verfinsterungsgeschichte nicht lange, denn bald sah ich fröhlichen Herzens Mathusala stehen auf jener vom finsteren Sande umlagerten Säule, bewaffnet mit einem zweischneidigen, brennenden Schwerte. Er hatte die Augen verbunden mit einer vom glitzelnden Staube besudelten leinenen Binde und hatte die Ohren verstopft mit klebrigem Harze. Doch sehet, auf einmal kam, blendet vom himmlischen Glanze, gar eiligen Fluges geflogen, ein mächtiger Aar, der umflog in stets engeren Kreisen das sinnstumme Haupt des Mathusala, löste demselben die schützende Binde von Augen und pickte von seinen dem Klange verschlossenen Ohren so sorglich und reinlich das klebrige Harz. Und als so der Methusalas Sinne von schützenden Banden befreiet, da floh der mächtige leuchtende Ar als ein ferner noch leuchtender Stern hinauf zu den heiligen Höhen der Himmel, von dannen eher ist gekommen. Methusala aber, der Treue und Wahre, ergriff das zweischneidige brennende Schwert, welches er mit der drohenden Rechten gleich zackenden Blitzen in Kreisen nach allen erdenklichen Richtungen schwang. Und es lösten sich während des eifrigen Schwingens vom brennenden Schwerte flammende, leuchtende Zungen, gleich sprühenden Funken von einem von heftigen Brande ergriffenen harzigen Stamme des Holzes, das unten an Füßen des Berges gar reichlich in dickesten Stämmen da wächset. Und höret, die zahllosen Zungen, die flohen in möglichster Schnelle nach allen erdenklichen Richtungen über die endlose, staubige Fläche und rührten den trüglichen Sand mit der Macht ihres Feuers zu einem chaotischen Dinge, daraus man nicht Klarheit erreichen konnt, was denn aus solchen Gemenge wohl Nützes möcht werden. Ich sahe dem wunderbar Treiben der langen Zeit fort und fort, während Mischung der flammenden Zungen mit solchen unendlichen Massen des trüglichen Sandes gar voll von den größten Erwartungen zu, und doch wollte nichts anderes als nur ganz weiß schon durchglühter Sand zu dem lange erwünschesten Vorscheine kommen. Doch sehet, inmitten so sehnsuchtsvoll harrender Wünsche erhob sich Mathusala furchtbaren Blickes und fing gar gewaltig den heiligsten Willen des ewigen, heiligsten Vaters, dem durch und durch glühenden Sande zu predigen an. Und die mächtigen Worte, dem Munde Mathusalas eifrig entströmend, ergossen sich großen Gewässern her, ähnlich in breitesten Strömen, gar fürchterlich brausend und rauschend und tobend, den Sand mit sich reißend, wie früher die Zungen nach allen erdenklichen Richtungen hin. Und das Brausen, das Rauschen und Toben sprach deutlich vernehmliche, mächtige Worte, ja, Worte der Macht und der ewigen Größe der Heiligkeit Gottes. Die Worte, die lauteten: Höret, ihr Väter und Kinder, du nichtiger Staub, wohl vernehme den Willen der Heiligkeit Gottes. Ein fälschliches, trügendes Wogen sei nimmer dir eigen, bekehr dich zum flüssigen, reinesten Wasser und woge als solches in ewigen leuchtenden Wogen, denn nichts als die Lüge nur wirst einst zunichte ganz werden. Und sehet, als solches vernommen da ward von der endlosen Fläche, da löste sich Körnchen um Körnchen in lautere Tropfen, die rannen in leuchtender Wahrheit gar fröhlich zusammen und flossen zu einer unendlichen Fläche der reinsten Gewässer zusammen und wogten und furchten nun durch und durch fröhlich den heiligsten Namen des ewigen Gottes lobpreisend und wuschen den wieder sie Zeugenden noch an Mathusalas Säule festklebenden Sand von derselben und lobten dann selbe in leuchtenden Reihen umkreisend, nachdem sie mit liebender Gierde vorher mit dem Lichte, das reichlich der Säule entströmte, sich schmückten die lockeren, glänzenden, schaukelnden Häupter. Die Fortsetzung des Kapitels folgt demnächst.